Hallo! Seid ihr schon? Hallo, herzlich willkommen auf unserer Baustelle. Ihr seht und erwartet uns natürlich einiges. Deswegen sage ich mal, der langen Rede kurzer Sinn, die Baustelle ist eröffnet. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, bei einer neuen Sendung der Redaktion 17 Grad. Ihr geht raus ins Freie. Schlagt aufs Geratewohl eine Richtung ein und schlendert ziellos durch die Gegend. Ihr lasst euren Blick schweifen. Lauter Orte. Hier ein Haus, da eine Straße, dort eine Grünanlage. Dies ist der öffentliche Raum. Der eine Ort darin ist bedeutungslos, ein anderer wiederum steckt voller Bedeutung. Der eine Ort nur für euch wichtig, ein anderer Symbol für das Gute, Schöne und Wahre oder für Niedertracht, Lüge und Völkermord. Der öffentliche Raum ist voller Symbole und Erinnerungen. Diese sind teils ohne unser Zutun gewachsen, teils gezielt geschaffen worden. Durch das Anbringen von Informationstafeln, durch das Errichten von Denk- oder Mahnmälern, durch den Wiederaufbau von Gebäuden oder die Rekonstruktion eines Ortes. In einem zeitgemäßen Verständnis wird öffentlicher Raum als Prozess begriffen. Dabei sind Funktion und Nutzung an gesellschaftliche Transformationsprozesse gekoppelt, die wiederum Einfluss auf Wandlung, Wahrnehmung und Gebrauch des Raums nehmen. Öffentlicher Raum wird erst durch das Verhalten der Menschen, die ihn figurativ bilden, räumlich konkret. Genutzt wird der öffentliche Raum heute sehr unterschiedlich und oft unbewusst, als Verkehrsraum, als Konsumraum, als Kommunikationsraum, als Erholungsraum und eben als Erinnerungsraum. Ohne Öffentlichkeit kein öffentlicher Raum. Wer diese Öffentlichkeit wie herstellt und wie und woran diese Öffentlichkeit erinnert, ist dabei Verhandlungssache. Wie umgehen mit Orten der Erinnerung? Am Beispiel Berliner Stadtschloss formulierte Julia Pelter-Feldmann am 25.10.2020 im Deutschlandfunk ein Gedankenexperiment. Es war falsch, dass die DDR das ursprüngliche Schloss abgerissen hat. Doch die Zerstörung des Palastes der Republik hat nicht dazu gedient, diesen Fehler zu korrigieren. Daher möchte ich im Geiste des Gegendenkmals eine Lösung für diese leidenschaftlich geführte Debatte vorschlagen. Sobald das Berliner Schloss fertiggestellt ist, die letzte sandsteinerne Schriftrolle ihren Platz gefunden hat, schlage ich vor, es wieder dem Erdboden gleichzumachen. Ich stelle mir den Abriss als öffentliches Ereignis vor, als einen Festtag für diejenigen, die sich gegen den Wiederaufbau des Schlosses ausgesprochen haben. Und wenn es völlig geschleift ist, soll an seiner Stelle ein Modellnachbau des Palastes der Republik errichtet werden, der in seinen Details genauso anspruchsvoll ist wie das neue Schloss. Die bronzene Glasfassade wird wieder über den Linden erstrahlen. Und ist das letzte Paneel eingesetzt, das letzte Lampenmodell im Foyer installiert, soll auch dieses Denkmal wieder abgerissen werden. Es kann ein weiteres Fest geben. Vielleicht werden dieselben Leute, die den Abriss des neuen Schlosses bejubelt haben, auch diesen Abriss feiern. Anschließend wird das Berliner Schloss wieder aufgebaut und wieder zerstört und so weiter. Wie also umgehen mit Orten der Erinnerung? Die Verhandlung ist längst eröffnet. Viel Vergnügen bei unserer kleinen Ortskunde wünschen die RaumdeuterInnen von 17 Grad. Der nachfolgende Text von Sophie Charlotte Opitz wurde vom Kunstverein München als Webreader veröffentlicht. Umdenkmäler, Erinnerungsorte, Gesellschaftssysteme und die Kritik an diesen. Was ist das kollektive Gedächtnis und wie formiert es sich? Der Begriff kollektives Gedächtnis wurde durch den französischen Soziologen Maurice Albwachs Anfang des 20. Jahrhunderts geprägt und bezeichnet zwei grundlegende Konzepte. Im ersten Konzept beschreibt Alp Wachs das kollektive Gedächtnis als das Gedächtnis des Individuums, das sich im Zusammenhang eines soziokulturellen Umfeldes herausbildet. Das individuelle Gedächtnis ist folglich stets durch äußere, gesellschaftliche Einflüsse geformt. Das zweite Konzept besagt, dass das kollektive Gedächtnis durch Interaktion, Kommunikation, Medien und Institutionen innerhalb von sozialen Gruppen und Kulturgemeinschaften Bezug auf Vergangenes nimmt. In diesem Sinne ist das kollektive Gedächtnis das Resultat eines gemeinsamen Praktizierens von Erinnerung. Heutzutage ist das kollektive Gedächtnis ein Oberbegriff für all jene Vorgänge, die in soziokulturellen Kontexten wechselseitig Einfluss auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nehmen. Sie können verschiedener Natur sein, zum Beispiel physischer, kultureller, medialer und sozialer Art, da all diese Komponenten für eine Gedächtnisperformance von Bedeutung sind. Das kollektive Gedächtnis stellt zusammenfassend den Gesamtkontext dar, innerhalb dessen verschiedenartige kulturelle Phänomene im Akt des Erinnerns geschehen. Zu diesen Phänomenen gehören ebenso individuelle Erinnerungen, wie unter anderem Geschichtsschreibungen, Literatur, Fotografie und Kunst. In welchen Kategorien können Erinnerungskulturen gedacht und verstanden werden? Es gibt verschiedene Systeme, Modi, Medien und Formen von Erinnerungskulturen. Unter Systemen sind unterschiedliche Konstellationen von Erinnerungskulturen zu verorten, beispielsweise das kulturelle Gedächtnis, das sich innerhalb einzelner Kulturen formiert, das mediale Gedächtnis, das sich in und durch Medien konstituiert, oder die Lieux de mémoire, die Erinnerungsorte, die mitunter im öffentlichen Raum situiert sein können. Als Modi werden die konkreten Gedächtnistypen bezeichnet, wie beispielsweise das implizite Gedächtnis. Unbewusst nehmen vergangene Erfahrungen Einfluss auf unser heutiges Handeln und das explizite Gedächtnis. Bewusst nehmen vergangene Erfahrungen Einfluss auf unser heutiges Handeln. Auch Gedächtnismedien nehmen eine elementare Rolle in Erinnerungskulturen ein, da Medien Inhalte vermitteln, aber auch transformieren und generieren. Die wohl prominentesten Gattungen sind die mündliche Überlieferung, das Tagebuch, das Fotoalbum und das Denkmal. Neben Literatur, Fotografie und Gesang sind ebenso die digitalen Medien Gedächtnismedien. Social-Media-Plattformen wie Facebook und Instagram verbinden Menschen und helfen dabei, gezielt Erinnerungen sichtbar zu machen, zu verteilen und zu kreieren. Es kommt somit nicht von ungefähr, dass viele TheoretikerInnen einen Wandel vom kollektiven Gedächtnis zum konnektiven Gedächtnis erkennen. Als Gedächtnismedien sind aber auch solche Instanzen zu verstehen, wie beispielsweise Landschaften, Architekturen und Körper. Auch in letztere schreiben sich vergangene Ereignisse ein, die beispielsweise Narben und Male hinterlassen. Andersherum kann die Vergangenheit das Hier und Jetzt dahingehend beeinflussen, dass beispielsweise Entscheidungen über Landschaften, Architekturen, Körper gefällt werden, die auf den Erfahrungen des Vergangenen und dem Erinnern an dieses beruhen. Die Form von Erinnerungskulturen ist vielfältig. Im Mittelpunkt stehen die soziale Interaktion und der Austausch. Traditionen oder Bräuche sind eine bekannte Form, in der Erinnerungskulturen agieren. Performances, Proteste und Gedenkfeiern, das Verfassen von Texten und Bildungsarbeit gehören ebenso dazu. Was hat das mit dem öffentlichen Raum zu tun? Gedächtnispraktiken finden ebenso im privaten wie öffentlichen Raum statt. In einer seiner Leitthesen formuliert Maurice Alp Wachs, dass es eines gesellschaftlichen Rahmens bedürfe, um ein kollektives Gedächtnis zu formieren. Insbesondere Orte wie Denkmäler und Gedenkstätten sind öffentliche Bezugspunkte zur Vermehrung und Ausübung kollektiver Gedächtnisse. Bei der Betrachtung von Erinnerungsdynamiken im öffentlichen Raum sind AkteurInnen und Organisationen, die Gedächtnispraktiken ausüben, von zentraler Relevanz. Sie nehmen lenkend Einfluss auf das, was im öffentlichen Raum erinnert wird und was nicht erinnert werden soll. Die Generierung von Sichtbarkeit im öffentlichen Raum bedeutet dem Vergangenen das Recht und den Raum zum Erinnern zu geben. Dabei ist der öffentliche Raum nicht nur auf das Draußen limitiert. Presse, Fernsehen, soziale Medienplattformen und Museen fügen sich in die Lenkung von Deutungshoheiten über politische Sichtbarkeit ein. Letzteres, politische Sichtbarkeit, bezeichnet die auf soziopolitischen Strategien beruhende Abhängigkeit, was in den öffentlichen Diskurs gelangt und was nicht. Beispielhaft können die Bilder aus Abu Ghraib an dieser Stelle erwähnt werden, auf denen amerikanische SoldatInnen Gefangene foltern. Trotz des Wissens um diese Bilder wurden sie über Wochen und Monate nicht veröffentlicht. Ihre Zurückhaltung aus dem öffentlichen Diskurs war politisch motiviert, denn sie verschoben das Image der amerikanischen Gesellschaft von der aus 9/11 resultierenden Opferrolle zu einer Täterrolle. Politische Handlungen dieser Art verfolgen demnach den Zweck, festzulegen, was in das Feld der Wahrnehmung aufgenommen wird und was nicht. Es gilt diese Politik der Unsichtbarkeit, die einer jeden Fotografie inhärent ist, stets mitzudenken. Kollektives Erinnern wird in diesen Gedanken und überspitzt formuliert orchestriert, da die hierfür genutzten Räume zur sozialen Interaktion kreiert werden müssen. Diese Tendenzen haben auch in der Gedächtnisforschung zu einer Verschiebung des Untersuchungsschwerpunktes geführt. Es sind nicht mehr die statischen Orte des öffentlichen Raumes, sondern die in ihm stattfindenden und mit ihm agierenden sozialen Dynamiken, die fokussiert werden. Entgegen des Verständnisses, dass Erinnerungskulturen Produkte herstellen könnten, die man zu bestimmten Zeitpunkten in der Geschichte und an bestimmten geografischen Orten abrufen kann, sind es die gesellschaftlichen Prozesse im Konvergenzfeld Gedächtnis und die Art und Weise, wie Gedächtnisinhalte zirkulieren, die untersucht werden, um Dynamiken mit, um und in Erinnerungskulturen zu durchdringen. Kunst und Erinnerung. Kunst kann Ausdruck, Spiegel und Korrektiv gesellschaftlicher Dynamiken sein. Sie stellt Bezüge zu Erinnerungen her, wie in Sophie Kahls Serie La Dernière Image von 2010, in der Kahl Erblindete nach ihrer Erinnerung an das letzte Bild fragt und hierauf mit einer eigenen Fotografie, die das letzte Bild imaginiert, antwortet. Kunst kann auch über die Konstitution von Gedächtnis reflektieren, wie es Christian Boltanski in seiner Arbeit Les Suisses Morts von 1990 macht, in der ausgeschnittene Bilder aus Todesanzeigen an das lebendige Erinnern appellieren, ohne die auch die Erinnerung an diese vergangenen Leben gänzlich aufhören würde zu existieren. Kunst kann aber auch kulturelle Gedächtnisse formen und kreieren. So sammelte Susan Mazelas für ihre Arbeit Kurdistan in the Shadow of History von 1997 Bilder, Dokumente, Karten, Objekte und Geschichten und half hierdurch einen Raum für eine unterdrückte, aber existente Erinnerungskultur der KurdInnen zu schaffen. Kunst ist somit simultan Auslöser, Werkzeug, Erzeugnis und Denkraum von Erinnerungskulturen. Ein Beispiel für die künstlerische Reflexion über Erinnerungskulturen an sich ist Chris Harrisons Arbeit Sides of Memory 2 seit 1916. Hierfür reist Harrison seit 2016 durch Europa und fotografiert die Orte regionaler Kriegsdenkmäler des Ersten Weltkriegs. In jeder Fotografie bildet das Denkmal das Zentrum des Bildes. Doch schon das Querformat verweist darauf, dass das Denkmal nicht im Interessenfokus von Harrison liegt. Wäre es für diesen Zweck doch viel besser, dieses entsprechend seiner architektonischen Ausrichtung im Hochformat zu fotografieren, um es detailreicher abzubilden. Harrison untersucht nicht das Damals des Ersten Weltkrieges, sondern unseren heutigen Umgang mit diesen Initiationsmomenten der Erinnerungsorte und die Veränderung europäischer Erinnerungskultur im urbanen und ländlichen Raum. Die Fotografien verweisen weniger auf die Denkmäler als auf den Kontext dieser und die alltäglichen Handlungsmuster, die mit ihnen verbunden sind. Oftmals sieht man PassantInnen auf den Fotografien, die an dem Denkmal vorbeilaufen, ohne dieses zu registrieren. Durch Harrisons eigene Entschleunigung im Prozess des Bildmachens, in der er mit Langzeitbelichtung und Stativ arbeitet, stellt er sich bewusst gegen eine Reproduktion der heutigen Wahrnehmungsmechanismen von Erinnerungsorten des Ersten Weltkrieges. Stattdessen reflektiert er über das Sehen an sich als Teil der Erinnerungspraxis im öffentlichen Raum. Seine Bilder verweisen folglich nicht auf die Vergangenheit, sondern auf den Status quo des Umgangs mit dieser. Entgegen eines medialen Gedenkens an den Ersten Weltkrieg weisen die Fotografien auf den dynamischen Charakter von Erinnerungskulturen und die Rolle der Menschen hin, die Erinnerungsorte durch eine aktive Interaktion mit und in diesen als stets transformierende Erinnerungsräume mitgestalten. Der einstige Lokalismus, der dazu beitrug, dass Kommunen und Gemeinden Erstweltkriegsdenkmäler errichten ließen, wird heutzutage, so scheinen es Harrisons Fotografien zu zeigen, von einem dynamischeren Modell abgelöst, das insbesondere überregional Geschichte vernetzt, dynamisch statt regional statisch denkt und erinnert. Vom Denkmal zum Umdenkmal. Wo stehen wir also heute im Umgang mit Denkmälern und mit einer Erinnerungskultur? Spätestens seitdem im Kontext von Black Lives Matter-Protesten das Denkmal des Sklavenhändlers Edward Colston am 7. Juni 2020 in Bristol gestürzt wurde, ist eine hitzige Debatte über den Umgang mit Denkmälern und der Repräsentationsstrategien der Vergangenheit entfacht. Im Mittelpunkt steht die Frage, was soll erinnert werden und wie? Bevor diese beantwortet werden kann, sollte in einem vorgeschalteten Schritt darüber nachgedacht werden, warum Statuen im öffentlichen Raum gestürzt werden, die heutzutage, wie in Sides of Memory 2, oftmals wenige Menschen im Stadtbild wahrnehmen. Im Alltag der Masse bleiben Denkmäler meist in ihrer urbanen Nische unbemerkt. Doch mit ihrem Entfernen aus dem öffentlichen Raum rückt die Frage in den Mittelpunkt, wofür Denkmäler der Vergangenheit wirklich da sind. Als Verweise im öffentlichen Raum gedenken sie bestimmter Individuen und Gruppen. Denkmäler sind simultan Token der Anerkennung und performative Instrumente der Macht. Als visuelle Stellvertreter für einzelne Kulturen und Kollektive sichern sie diesen eine politische Sichtbarkeit, die Deutungshoheiten über den Fortgang von Geschichte kreieren. Im Gegensatz eines monoperspektivischen Ansatzes von Geschichtsschreibung, die von Masternarrativen bestimmt ist und die Perspektiven von Minoritäten nicht zulässt, erleben wir heutzutage eine Zeit, in der die Vielfältigkeit von Geschichte und das Erinnern an diese langsam anerkannt und umgesetzt wird. Im englischen Sprachraum wird hierfür der Begriff der De-Commemoration, zu Deutsch Entgedenken, genutzt. Mit ihm werden gesellschaftliche Dynamiken und aktive Handlungen beschrieben, die im gegenwärtigen Diskurs ehemalige Formen und Ausdrücke des Gedenkens, zum Beispiel durch Statuen, kritisch befragen und durch gezieltes Eingreifen abschaffen. Auch wenn Erinnerungskulturen noch nie statisch waren und von einem lebendigen Gedächtnis zehren, das sich durch aktive menschliche Handlungen auszeichnet, kann dennoch in den letzten Jahrzehnten unter verschiedenen transkulturellen Perspektiven, zum Beispiel Postkolonialismus, Postfeminismus, Digitalisierung, eine Beschleunigung von Erinnerungsdynamiken verzeichnet werden. Erinnern in Zeiten einer globalen und transkulturellen Welt bedeutet aber auch, das Erinnern zu erinnern. Statt die umgestürzten Denkmale unsichtbar zu machen, ist es wichtig, die Kulturdynamiken aufzuarbeiten, die zu diesen Masternarrativen und Praktiken der Unterdrückung anderer Stimmen geführt haben. Der öffentliche Raum hat das Potenzial, ein Erinnerungsraum zu werden, wenn in diesem alle Menschen eine diverse Erinnerungskultur mitgestalten können. Von der Individualkritik zur Systemkritik. Es reicht also nicht, einzelne Denkmäler verschwinden zu lassen und andere Denkmäler aufzustellen. Um multiperspektivische Erinnerungsräume zu kreieren, muss auf einer systemischen Ebene agiert werden. Das bedeutet auch, statt einzelne Menschen von anderen Erinnerungen zu überzeugen, gilt es, die Mechanismen, die zu Diskriminierungen und Ungleichheiten in der Geschichtswahrnehmung geführt haben, offenzulegen und abzuschaffen. Es ist notwendig, Denkmäler aus dem öffentlichen Raum zu nehmen und zu rekontextualisieren, die Individuen und Gruppen repräsentieren, die repressive Systeme unterstützt und gefördert haben. In Museen, Archiven und wissenschaftlichen Institutionen können die mit ihnen zusammenhängenden historischen und gesellschaftlichen Mechanismen erforscht werden, um ihre soziokulturellen Dynamiken und Konsequenzen besser zu verstehen. Die Erinnerung an das Erinnern ehemaliger repressiver Machtstrukturen kann dann als edukatives Instrument für die Gesellschaft genutzt werden. Dennoch sollte hiermit eine strukturelle Veränderung des Systems verbunden sein, in dem erinnert wird. Solch ein Wandel geht über symbolische Akte der Wiedergutmachung hinaus, die dennoch sehr wichtig sind, und denkt nicht mehr vom Einzelschicksal aus. Der öffentliche Raum wird in diesen Gedanken nicht mehr als das verstanden, was verändert werden muss, sondern als das, was als Ort sozialer Interaktion zur Veränderung beiträgt. In seinem Buch Rechte Räume, politische Essays und Gespräche, erschienen im Birkhäuser Verlag, nimmt uns Stefan Trübi mit auf eine Reise durch die rechten Räume in den USA und Europa. Dies geht von extra Kinoaufgängen für People of Color über Christian Identity-Siedlungen bis zu neuen Horthy-Denkmälern in Budapest und der Garnisonskirche in Potsdam. Schlicht rassistische und geschichtsrevisionistische Orte. Wir bleiben hier mal in Deutschland. Trübi war derjenige, der aufzeigte, dass der Wiederaufbau des Römerareals in der Frankfurter Altstadt auf Initiative eines völkischen Architekturtheoretikers und eines rechtspopulistischen Kommunalpolitikers entstand. These ist allgemein, dass rechte nationalistische Kreise im Rahmen einer Metapolitik die Themen Architektur und Denkmäler einsetzen, um den kulturellen Raum beherrschen zu können, um daraus theoretische Aussagen über Politik und ihre Bedingungen zu formulieren und am Ende um faktisch zu regieren. Dabei entwickelt sich die Rekonstruktionsarchitektur in Deutschland zurzeit zu einem Schlüsselmedium der autoritären, völkischen und geschichtsrevisionistischen Rechten. Das heißt nicht, dass generell jede Rekonstruktion rechtskonnotiert ist. Auch Warschau und Gdansk wurden rekonstruiert. Aber selbst ein altes Gehöft kann zu einem neuen Refugium für Reichsbürger und Neonazis werden, auf dem rechte Räume dem Erhalt der reinen Volksgemeinschaft dienen und an vielen kleinen Orten bereits eine kulturelle Hegemonie ausüben. In der deutschen Rekonstruktionsarchitektur werden zumeist Gebäude oder Areale wiederhergestellt, die durch alliierte Bombenangriffe schwer beschädigt oder zerstört wurden. Das Römerareal in Frankfurt, das Berliner Stadtschloss plus Humboldt-Forum als Bau der Feudalzeit mit fragwürdigem kolonialen Diebesgut, bei gleichzeitigem Abriss des Palastes der Republik als Bau der Moderne, die Frauenkirche in Dresden. Den Zwinger hatte ja leider schon die DDR mit stetem Verweis auf die anglo-amerikanischen Terrorangriffe wieder aufgebaut und zum schlechten Schluss die Garnisonskirche in Potsdam, die pure Synthese von Kirche, Obrigkeitsstaat und Militär. In der Garnisonskirche wurden die Soldaten für Kolonial- und sonstige Kriege gesegnet. Die Kirche war ein Sammlungsort antirepublikanischer Kräfte nach dem Ersten Weltkrieg und sie war am 21. März 1933 der Ort des Zusammengehens und Handschlags zwischen dem alten Preußen in Gestalt von Reichspräsident Dolchstoßlegende Hindenburg und dem neuen Reichskanzler Adolf Hitler. Ein Pakt, der Weimar endgültig erledigte. Nicht verwunderlich, dass AfD-Flügelmann Andreas Kalbitz auf Plakaten seiner Partei vehement für den Wiederaufbau warb. Alle diese Gebäude haben eine reaktionäre Geschichte. Bei all diesen Rekonstruktionen unter Mitwirkung oder Federführung faschistischer oder deutschnationaler Kreise und Architekten, ohne nennenswerte zivilgesellschaftliche Gegenwehr, kommt es zu scheinbar bruchlosen Wiederholungsarchitekturen. Historisch informiertes Entwerfen verkommt damit zum unterkomplexen Heile-Welt-Gebaue, in dem es Geschichte auf ein eindimensionales Wunschkonzert reduziert. Vergangenheit soll für das Publikum wie geschmiert laufen, und zwar in Richtung einer alternativen Historie für Deutschland. Eine Historie, in der der Nationalsozialismus, die deutschen Angriffskriege, die Massenmorde und die Shoah maximal Anekdoten bleiben. Es kommt zu einer kompletten Täter-Opfer-Umkehr. Rechte Orte können aber auch kleiner sein. Am 2001 fertiggestellten Walter-Benjamin-Platz in Berlin ließ der Architekt ein Relief anbringen, auf dem ein Zitat des antisemitischen und faschismusbegeisterten US-Autors Ezra Pound aus seinen Kantos steht. Bei Usura hat keiner ein Haus von gutem Werkstein, die Quadern wohlbehauen, fugenrecht, dass die Stirnfläche sich zum Muster gliedert. Italienisch Usura heißt Zinswucher und ist bei Pound ein Codewort für Juden. Neben sonstigen antisemitischen Vorwürfen sind die Juden hier schuld an schlechter Architektur ohne guten Werkstein. Was den Architekten des Platzes bei der Anbringung des Reliefs umtrieb, bleibt unbekannt. Antisemitisch ist es allemal. In Italien verfügt die neofaschistische Casa Pound als Bewegung oder Partei heute über eine beachtliche Anzahl Gebäude als rechte Räume der Agitation, die staatlicherseits geduldet werden. An dem Standort des ehemaligen Judenhauses Sporer Gasse 12, wo heute ein Neubau steht, wird der Geschichtsrevisionismus zur Kleinkunst in Plakettenform. Dort ist zu lesen: Ab 1940 wurden jüdische Familien gezwungen, hier im Judenhaus zu wohnen, bevor sie in andere Lager deportiert wurden. Und am Ende: Bei der Zerstörung des Hauses am 13.02.1945 fanden zahlreiche jüdische Bewohner den Tod. Dies suggeriert, ja, die Nazis haben Menschen jüdischer Herkunft deportiert, das war nicht gut. Aber getötet wurden sie von Alliierten mit ihren Bomben. Dass die meisten ehemaligen BewohnerInnen des Judenhauses schon in Theresienstadt an Typhus gestorben oder in Auschwitz ermordet worden waren, wird nicht erwähnt. Dass Juden nicht in Luftschutzkeller der Volksgemeinschaft durften und sie schon den Deportationsbefehl für den 16.02.1945 ausgehändigt bekommen hatten, bleibt unerwähnt. In einem anderen Judenhaus in Dresden war das Bombardement die Chance für Viktor Klemperer, sich den Judenstern vom Mantel zu reißen, mit seiner Frau zu fliehen und zu überleben. An dieser kleinen Plakette in der Sporer Gasse ist die erinnerungspolitische Wende um 180 Grad, die der AfD-Flügelmann Björn Höcke fördert, bereits umgesetzt. Eine besorgniserregende Tendenz in der Geschichtspolitik. Noch ein kleiner Exkurs zur freien und Abrissstadt Hamburg. Eine ganze Reihe von SPD-Bausenatoren hat dafür gesorgt, dass in Hamburg eigentlich nie irgendwas rekonstruiert wurde. Klammerbemerkung an dieser Stelle: Der mögliche Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge wäre da echtes Neuland. In Hamburg wird Geschichte einfach überbaut. Beispiel KZ Neuengamme. Von 1950 bis 1957 wurde auf dem Gelände des KZ das Männergefängnis Neuengamme errichtet und, weil noch Platz war, 1970 die Jugendstrafanstalt Vierlande. Eine wirkliche Geschmacklosigkeit und Verdrängung der Geschichte ohnegleichen. Dies ging einher mit dem Bemühen der Gefängnisbehörde, den Wunsch der ehemaligen Häftlinge ihrer ermordeten Kameraden auf dem Gelände zu gedenken, zu verhindern und die vorherige Nutzung des Geländes aus der Erinnerung zu streichen. 60 Jahre dauerte es, bis an diesem Ort ein angemessenes Gedenken möglich war. Die Fortsetzung folgte bei der unwürdigen Gestaltung der Gedenkstätte Gestapo-Zentrale und driftet am Loseplatz mit einem NS-Nachfolgekonzern in den Büros über dem Dokumentationszentrum der Deportation von Sinti und Juden vom ehemaligen hannoverschen Bahnhof auf einen weiteren Tiefpunkt hin. Geschichtsrevisionismus hat mehrere Gesichter. Das Buch von Stefan Trübi bietet noch viel mehr Aspekte zu rechten Räumen, Kolonialismus, Geschichtsrevisionismus, Denkmälern und Erinnern, die jeder Leserin neue gedankliche Räume öffnet. Thank you. Sie hören eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Der nachfolgende Text von Gesine Krüger wurde am 21. Juni 2020 veröffentlicht auf der Website geschichtedergegenwart.ch. Denkmalsturz. Die Diskussion zu den Denkmalstürzen der letzten Tage wird oft auf eine einfache Opposition reduziert. Alles muss weg. Oder nichts darf angetastet werden. Als Königsweg erscheint dann Kontextualisierung. Doch wie soll diese aussehen? Und was passiert da eigentlich gerade weltweit? Nachdem Anfang Juni der US-amerikanische Bürger George Floyd von Polizisten in Minneapolis getötet worden ist, sind in bisher mehr als 3000 Städten weltweit Menschen auf die Straßen gegangen. Die Proteste haben an vielen Orten auch zur Demontage und Zerstörung von Denkmälern geführt, mit wütendem Ernst oder als fröhliches Happening. Soll damit Geschichte, zumindest symbolisch, ausgelöscht werden? Oder geht es darum, eine bestimmte in Stein gemeißelte und in Metall gegossene Interpretation der Vergangenheit in Frage zu stellen? Letzteres ist oft genug jahrzehntelang ebenso geduldig wie erfolglos geschehen, etwa im Fall des Denkmals von Edward Colston, das nun doch unter dem Jubel der Menge im Hafenbecken von Bristol gelandet ist. In der Geschichte wurden immer wieder Denkmäler errichtet, gewidmet, umgewidmet, abgerissen, gestürzt. Oft waren es die Sieger, die Denkmäler schleiften. Heute sind es die Aufständischen in den Städten, die gegen Alltagsrassismus und strukturellen Rassismus in Institutionen kämpfen, sowie für die Aufarbeitung der Geschichte von Kolonialismus und, besonders in den USA, der Sklaverei. Statuen verfügen über eine besondere, fast magische Qualität, denn sie verkörpern als steinerne und bronzene Abbilder eine konkrete historische Person und nicht allein ein historisches Ereignis. Sie symbolisieren den Zweck des Gedenkens und verkörpern ihn gewissermaßen. Dies spiegelt sich in manchen Berichten über die jüngsten Ereignisse wider. Statuen sind Opfer geworden. Sie werden gewaltsam gestürzt und angegriffen. Von den Demonstranten werden die Gesichter der Statuen mit Farbe verschmiert oder verhüllt, bevor sie von ihrem Standort entfernt werden. Die Anthropologin Catherine Valdery hat in ihrer Untersuchung »The Political Life of Dead Bodies« zur weitverbreiteten Praxis der Umbettung von Toten im postsozialistischen Osteuropa auch die Entfernung von Statuen aus der Öffentlichkeit als Teil einer symbolischen Körperpolitik verstanden, mit der Räume neu kodiert, mit neuen Bedeutungen versehen werden. In dieser Lesart braucht es historische Symbole, um in Zeiten des Umbruchs über die Zukunft sprechen zu können. Auch der Akt des Denkmalsturzes kann ein starkes Symbol sein, wie sich in den letzten Tagen zeigte, etwa in Bristol, wo die Statue von Edward Colston vom Sockel geholt wurde. Colston war ein Sklavenhändler und Deputy Governor der Royal African Company, die zwischen 1672 und 1689 etwa 100.000 versklavte Menschen aus Westafrika hauptsächlich in die Karibik verschifft hat. Viele Tausende starben bei den Überfahrten und ihre Leichen wurden ins Meer geworfen. Daran erinnert der performative Akt, Colstons Denkmal nicht nur zu stürzen, sondern durch die Straßen zum Hafen zu rollen und dort ebenfalls ins Wasser zu werfen. Die vielen Erinnerungen an Colston, dessen Name in Bristol Straßen, Schulen, Plätze und öffentliche Gebäude schmückt, gilt natürlich nicht dem Sklavenhändler, sondern dem Wohltäter und großzügigen Mäzen. Woher das Geld genau kam, hat dabei wenig interessiert. Schließlich waren auch die Sklaven im Hafen von Bristol nicht zu sehen, sondern nur die Waren, die den Handel am Laufen hielten. Doch diese Reduktion der Geschichte ist für viele nicht mehr akzeptabel, wie Eingaben, Petitionen und Diskussionen zeigen. Und so erfolgte dieser Denkmalsturz auch weniger im Furor des Augenblicks, sondern als vorläufiger Schlusspunkt unter einer jahrzehntelangen Debatte. Immer wieder, so auch in den Auseinandersetzungen in Bristol über Colston, bei denen es Petitionen für und gegen Umbenennungen gab, wird argumentiert, die Denkmalstürze bergen die Gefahr, die Schrecken der Vergangenheit vergessen zu lassen. Doch man möchte sich ja ohnehin nicht an den Sklavenhändler, sondern an den Gründer von Schulen und den Wohltäter der Armen erinnern. Und genau darum gehen die Auseinandersetzungen. An welchen Teil unserer Geschichte möchten wir uns erinnern und welchen Teil möchten wir lieber vergessen? Die Schrecken sind eben gerade nicht Teil der offiziellen Erinnerungspolitik um die nun gestürzten Denkmäler, sondern deren Vergessen ist Anlass für den Sturz. Braucht es wirklich Statuen, um Geschichte lebendig zu halten, zu vergegenwärtigen? Zumeist sind Denkmäler so lange unsichtbar, Teil der Straßenkulisse, wie Robert Musil geschrieben hat, oder höchstens eine Touristenattraktion, bis sie gestürzt oder anderweitig mit Leben erfüllt werden. 2019 etwa hat die Stadt Zürich zum Zwingli-Jahr überlebensgroße, jeweils unterschiedlich ausgestattete Zwingli-Statuen in allen 12 Stadtkreisen aufstellen lassen, um damit Gespräche in Gang zu setzen. So gab es etwa einen Klima-Zwingli. Vermutlich haben die meisten Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt ihren Zwingli zum ersten Mal bewusst angeschaut, bevor die Statuen im Anschluss an die ökumenisch getragene Aktion für einen sozialen Zweck versteigert wurden. 20 Jahre früher hatte der Künstler Jan Morgenthaler ebenfalls in Zürich mit der Aktion Transit 1999 Denkmäler auf Reisen geschickt. Escher, Pestalozzi, Waldmann und Zwingli wurden von ihren Sockeln geholt und ins Industriequartier verschoben. Auch dies eine Aktion der Sichtbarmachung, die verschiedene, nicht eindeutige Lesarten offenbaren wollte. Man kann Denkmäler auch hinlegen, umdrehen oder auf den Kopf stellen, wie Jürgen Zimmerer jüngst hinsichtlich des Bismarck-Denkmals in Hamburg vorgeschlagen hat. Wobei ein solch umgedrehtes Denkmal vermutlich auch schnell wieder Teil der Straßenkulisse wird und nicht Teil eines lebendigen Gedankens und Gefühls, um noch einmal Musil zu zitieren. Im Falle des belgischen Königs Leopold II., dessen Statue in Antwerpen von den Behörden als Reaktion auf die Proteste entfernt worden ist, könnte Geschichte sichtbar gemacht werden, anstatt sie schnell aus dem öffentlichen Raum zu entsorgen. Zum Beispiel, indem allen Leopold-Denkmälern eine Hand entfernt wird, was sie vom Denkmal zum Mahnmal machte. Denn das Abhacken von Händen und Füßen war gängige Praxis im kolonialen Kongo als Strafe für zu geringe Arbeitsleistungen. In Leopolds Privatkolonie herrschte ein entfesseltes Zwangs- und Folterregime, das als Kongo-Gräuel in die Geschichte einging und bereits durch die Schriften von Zeitgenossen wie Arthur Conan Doyle oder Joseph Conrad einer mehr oder weniger entsetzten Öffentlichkeit in Europa und den USA bekannt war. Schon 2004 raubte eine Künstlergruppe einem zentralen Standbild von Leopold eine Hand, allerdings nicht dem König selbst, sondern einem der kongolesischen Männer, die Teil des 1931 errichteten Reiterstandbilds mit der Inschrift »Der Dank der Kongolesen an Leopold II.« sind. Sie wollten die Hand nur im Tausch gegen die Wahrheit über die Herrschaft im Kongo und eine Entschuldigung zurückgeben. Einen anderen Weg beschreitet der US-amerikanische Künstler Keyhind Wiley mit seiner Serie Rumors of War, die sich mit Reiterporträts im Kanon der westlichen Kunstgeschichte befasst. Als Höhepunkt enthüllte er 2019 erst am Times Square in New York und später in Virginia eine monumentale Reiterstatue aus Bronze, bei der ein junger Mann mit Dreadlocks Jeans und Turnschuhen, in der Pose des konföderierten Generals G.E.B. Stuart auf dem Pferd sitzt. Kehind Wiley geht es sowohl darum, dass er mit seinem Werk den Monumenten in den Südstaaten und deren Betrachtern widerspricht, ihnen antwortet, speaking back, als auch Teil eines globalen Gesprächs wird. Momentan aber entlädt sich große Wut gegen die Symbole eines verweigerten Gesprächs, vielleicht auch, weil die Debatten immer wieder verebben. Gleichwohl zeigen die reichlich in den sozialen Medien kursierenden Aufnahmen der Denkmalstürze auch eine gewisse Lust und Fröhlichkeit, mit der diese ehemaligen Herren vom Sockel geholt werden. Und natürlich werden die mit den Denkmälern verbundenen Geschichten von Unterdrückung und Widerstand mit viel Pathos erzählt, aber es handelt sich schließlich nicht um Fachkonferenzen, sondern um Straßenaktionen. Der Bürgermeister von Bristol, Marvin Rees, spürte kein großes Bedauern über den Denkmalsturz in seiner Stadt, obwohl er sagte, dass er Vandalismus nicht unterstützen würde und einen politischen Prozess bevorzugt hätte. Auf die Frage der BBC, warum er als Bürgermeister nicht längst die Entfernung der Colston-Statue veranlasst hätte, mahnte er zu etwas mehr Realismus. Welche Diskussion hätte es wohl ausgelöst, wenn er als schwarzer Labour-Politiker mitten in der Brexit-Debatte als erste Amtshandlung ein zentrales Symbol des British Empire hätte abräumen lassen? Diese Antwort zeigt schmerzlich das ganze Problem, um das es im Moment geht. Rees ist eben nicht einfach Bürgermeister, sondern ein schwarzer Bürgermeister. Auch der Bürgermeister von London, Sadiq Khan, strebt eine politische Lösung an und hat eine Kommission eingesetzt, die sich mit den Denkmälern und Straßennamen der Stadt befasst. Natürlich verändert sich der Prozess, wenn er in die Hand von Behörden übergeht. Kommissionen müssen nicht nur eingesetzt und paritätisch besetzt werden, es müssen Regularien und Kriterien festgelegt und unterschiedliche Interessen berücksichtigt werden. Alle Bürgerinnen und Bürger müssen sich repräsentiert fühlen. Und vorsichtig hat Khan schon ausgeschlossen, Statuen von Persönlichkeiten vom Rang eines Winston Churchills in seine Untersuchung einzubeziehen, auch wenn Schulkinder natürlich über die guten und schlechten Seiten berühmter Persönlichkeiten unterrichtet werden müssten. Niemand sei schließlich perfekt. Und das würde eben auch Churchill, Gandhi und Malcolm X betreffen. Aber es gibt eben keine Statue von Malcolm X in London. Der Journalist Stephen Kupakweso Bush schrieb dann auch im New Statesman, das Problem sei nicht, welche Statuen abgerissen, sondern welche neu errichtet werden sollten. Und genau das ist auch Teil der Kommissionspolitik von Bürgermeister Khan. In den Galerien Londons werden die Kunstwerke immer wieder umgehängt, abgenommen, ersetzt, neu arrangiert. Warum sollte das mit der Kunst im öffentlichen Raum nicht möglich sein, fragt Bush. Und er weist auf eine Ironie der Geschichte hin. Ausgerechnet die jüngst entfernte Statue des Sklavenhändlers Robert Milligan ist erst seit 1997, nach der Entwicklung der London Docklands, als Finanz- und Ausgehviertel wiedererrichtet worden. Stadträume werden derzeit restaurativ umgestaltet. Man denke nur an das Stadtschloss in Berlin oder die Frankfurter Altstadt, mit denen die Geschichte der DDR und des Zweiten Weltkriegs architektonisch überformt werden. Diese Veränderungen und Neuschöpfungen lösen ungleich weniger Ängste, Emotionen und Aggressionen aus als die gegenwärtigen und vergangenen Denkmalstürze. Schon 1961 etwa protestierten Studierende der Universität Hamburg gegen zwei Kolonialdenkmäler vor ihrer Universität, die sie dann 1968 stürzten. Dabei geht es in den meisten Fällen sicher nicht um den künstlerischen Wert der Abbilder, ernst blickender Männer und dahinter sprengender Rösser. Es geht um Geschichte. Und zwar um Geschichte in der Gegenwart. Niemand denkt im Ernst, dass Saddam Hussein oder Stalin in Vergessenheit geraten, weil ihre Denkmäler gestürzt sind. Aber ein Südstaatengeneral? Muss die Erinnerung an ihn nicht sehr aktiv aufrechterhalten werden? Und damit stellt sich auch die Frage, welche Geschichten die Statuen von sich selbst erzählen, und hier sind die Bürgerkriegsdenkmäler in den USA ein interessantes Beispiel. Viele dieser bereits vor 3 Jahren und heute wieder umkämpften Denkmäler zeigen Reiterstatuen konföderierter Generäle. Sie gehören zu den etwa 1500 symbolischen Orten des Bürgerkriegs, hauptsächlich in den Südstaaten, darunter 718 Monumente. Es sind keine Denkmäler gegen die Sklaverei, gegen den Krieg oder für die Versöhnung, sondern dezidiert Erinnerungen an die Südstaatenarmee, errichtet zumeist von privaten Gruppen und Vereinen, häufig während der Hochzeit des Ku Klux Klan und der Jim Crow-Gesetze. Noch 2009 wurde in Waverly, Missouri, eine Bronzestatue für General Joseph O. Shelby errichtet, der aus einer der reichsten Familien in Kentucky stammte und eine Sklavenplantage besaß. »You are changing history«, sagte Donald Trump, nachdem der Stadtrat von Charlottesville beschlossen hatte, das Reiterstandbild von General Lee aus einem öffentlichen Park zu entfernen. »You are changing culture«. Doch diese Geschichte geht nicht besonders weit zurück. Der britische Guardian kommentierte, damals noch ironisch gestimmt, »Mehr als 30 Bürgerkriegsdenkmäler sind nämlich erst in den letzten 20 Jahren errichtet worden. Die meisten Standbilder der Helden im Kampf für die Sklaverei wurden im 20. Jahrhundert aufgestellt. Es sind keinesfalls stumme Zeugen der Vergangenheit, sondern aktiver Bestandteil von Geschichtspolitik. Dazu gehören auch Neuwidmungen, Rededications, die mit festlichen Akten begangen werden, um die alte Sklavenhaltergesellschaft des Südens zu feiern. So kann es nicht wundern, dass diese Denkmäler zum Symbol von Alt-Right und White Supremacy geworden sind, nicht weil die Protestierenden das so sehen, sondern weil sie in diesem Sinn genutzt werden. Derzeit wird in den Medien eher wohlwollend über die Denkmalstürze berichtet. Aber es werden auch immer wieder besorgte Stimmen laut. Wo soll das alles enden? Wer stünde noch zur Disposition? Churchill? Bismarck? Alle Nationalhelden der westlichen Welt? Kant gar? Doch hinter der Frage, wo soll das enden, verbirgt sich oft die Angst, überhaupt anzufangen. Und sie zeigt, dass es tatsächlich erst einmal kein Ende gibt. Denn so vernetzt global die Proteste sind, so vernetzt und global, so tief verankert in der Gesellschaft waren Sklavenhandel und Kolonialismus. Auf der interaktiven Karte Topple the Racists finden sich neben Sklavenhaltern und Kolonisten historische Persönlichkeiten wie König Charles II., Oliver Cromwell, Horatio Nelson und Sir Francis Drake. Das zeigt das Problem, dass nicht nur Privatpersonen vom Sklavenhandel profitiert haben, sondern es handelt sich um ein System. Viele Städte haben nicht nur eine Statue eines Sklavenhalters im Stadtzentrum, sondern die von ihm gestifteten Parks, Schulen etc. Eine Dekolonisierung des öffentlichen Raums würde nicht bedeuten, einige Statuen zu entfernen, sondern eine Kartierung dieses Erbes, um es sichtbar zu machen. Es geht um den gegenwärtigen Umgang mit der kolonialen Vergangenheit und um die Gegenwart kolonialer Manifestationen. Und anstatt das Was-wäre-wenn-Spiel zu spielen, sollte man sich mit den konkreten Aktionen und Orten befassen, an denen jetzt gerade Denkmäler gestürzt werden. Was sind die Gründe? Was sind Kontext und Vorgeschichte? Wem geht es um was genau in dieser globalen Bewegung mit ihren jeweils sehr spezifischen lokalen oder regionalen Ausprägungen, die jeweils unterschiedliche Lösungen brauchen, die den Bedürfnissen der Nachbarschaft, der Stadt, des Landes entsprechen? Vergangenheit wird keinesfalls ausgelöscht, wenn ein Denkmal gestürzt wird. Das wissen wir nicht erst seit der Französischen Revolution. Die kritische Untersuchung des historischen Erbes, auch im öffentlichen Raum, am Beispiel von mit Denkmäler geehrten Persönlichkeiten, nimmt der Geschichte nichts weg, sondern fügt ihr etwas hinzu. Wem wollen wir Denkmäler setzen und in welcher Form? Das ist vielleicht die bessere Frage als die, wer weg soll. Sie hören eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Die Musik der Sendung ist dem Album Music from a Frontier Town von Michaela Melian entnommen und 2018 auf dem 2012 in Berlin gegründeten Label Martin Hosbach erschienen. Michaela Melian ist Künstlerin, Musikerin, hat diverse Hörspiele produziert, ist Mitgründerin der Band FSK und seit 2010 Professorin für zeitbezogene Medien an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. In ihrer künstlerischen Arbeit entwickelt Melian vielschichtige Erinnerungsfelder, die komplexe Zusammenhänge aus inhaltlichen Referenzen und Zitaten herstellen. Ihre Vorgehensweise hat sie einmal als Politik der Erinnerung bezeichnet. 1997 stellte die amerikanische Regierung nach mehr als 50 Jahren ihre Arbeit im Amerika-Haus ein und verschiffte den größten Teil des Inventars zurück in die USA. Im Keller verblieben jedoch 1630 in Kartons verpackte Langspielplatten aus der ehemaligen Leihbibliothek. Bei der Durchsicht dieser vergessenen Sammlung stieß Michaela Melian auf eine Schallplatte mit Don Gillis Tondichtung Portrait of a Frontier Town, deren zweiter Satz Where the West Begins heißt. Don Gillis, Komponist und Radioproduzent, verwendete für seine explizit amerikanische Programmmusik die Stile und Genres der 1940er Jahre. Das Projekt von Michaela Melian ist eine künstlerische Reflexion der Re-Education-Ära, die das Programm des Münchner Amerika-Hauses nach 1945 bestimmte. Finanziert wurden die Aktivitäten zur Demokratisierung und Umerziehung ab 1953 von der United States Information Agency, gegründet als Instrument des Kalten Krieges. Aus der Tonträgersammlung erarbeitete Michaela Melian eine zeitgenössische Klangcollage. Music from a Frontier Town erschien außerdem als Hörspiel und fand eine Umsetzung als 24 Stunden dauernde performative Installation in der Garage des Amerika-Hauses München. Sie hörten eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.